als wir arme ausgestattet waren. Wäsche hatten, Kleider und Hüte, fanden wir auch bald eine Stelle in einem Kabarett als Tänzerin. Und zwar in Memphis, der zweiten Stadt unserer Reise. Ach, es war nicht leicht für Anna, Kleider und Hüte machen ein Mädchen hoffärtig. Wenn die Tiger trinken, sich im Wasser blicken, werden sie oft gefährlich. Kunst machen in dem Kabarett in Memphis, der zweiten Stadt unserer Reise. Und das war nicht, was dort die Leute wollen, was dort die Leute wollen, nur das nicht. Wenn der Ei ihre Blöße versteckt, wie den faulen Fisch, kann sie auf Karten.